and immoral. Willkommen zum Sunday Service. Eben gerade hörten wir schönsten Lo-Fi-Schrammelpop aus Brooklyn, New York mit The Tablets von ihrem selbstbetitelten Album. Der Track Tablets war hier zu hören. Projekt von einer Dame, die heißt Liz Godoy. Kommt eigentlich gebürtig aus Mexiko, aber in Brooklyn ist sie inzwischen zu Hause. Ihr hört den Sunday Service. Hier gibt es heute Musik von... wie heißen die Jungs noch hier? Jetzt komme ich nicht drauf. Es ist doch ganz, ganz grausam. Genau, das Archie Bronson Outfit. Die machen auch, sag ich mal, eher schrägen Pop. Ruhige Pianoklänge gibt es von Douglas Dare. Ein paar Beats gemixt von Mr. Scruff. Außerdem Musik von Little Dragon. Dabei außerdem School of Language. Eine Band, die ich sehr, sehr gerne mag. Außerdem Donna Regina aus Köln. Und aus England die wahrscheinlich coolste Rapperin zurzeit aus UK, nämlich Kate Tempest. Hier kommt aber erstmal Musik weiterhin aus den USA mit Myla Foy. Foy mit ihrem Track Easy. Ich habe vorher gesagt, dass es ein amerikanisches Singer-Songwriter drin wäre, hat mich da ein bisschen irre leiten lassen von ihrem Plattenlabel, nämlich Sub Pop Records, wo ihr neuestes Album Mirrors the Sky erschienen ist. Das Label nämlich ist amerikanisch und veröffentlicht eigentlich zum größten Teil auch Künstler, die aus Amerika kommen. Aber in diesem Fall kommt Myla Foy doch tatsächlich aus London, ist eine 25-jährige Singer-Songwriterin und hat hier eine schöne, ruhige Platte veröffentlicht. Die nächste Band sind die Cloud and Nothings von ihrem aktuellen Album Here and Nowhere. Somewhere Else, der etwas längere Track Pattern Walks. There's something wrong here, nothing in the air. Das waren die Cloud Nothings mit dem Track Pattern Walks. Ihr neues Album heißt Here and Nowhere Else. Die Band kommt aus Cleveland, aus den USA und hat hier schon so einen leicht punkigen Sound drauf, wo, wenn man das mal mit den Punk vergleicht, Ende der 70er, die Punk-Songs waren höchstens 2-3 Minuten lang und keine 7,5 wie der gerade eben gehörte Track. Wenn ihr auf Punk-Musik steht, da gibt es so einen tollen Sampler, Punk 45, da ist gerade vor kurzem schon die zweite Version erschienen. Die erste war mit Punk aus den USA. Die zweite beschäftigt sich mit Underground Punk and Post-Punk in the UK aus den Jahren 77 bis 81. Da haben wir auch schon mal ein, zwei Tracks von gehört an dieser Stelle. Hier kommt nochmal als kleiner Nachschlag ein Song von The Nerves, der heißt TV Adverts. Nerves waren das mit TV Adverts, ein schöner Beweis dafür, dass Punkmusik damals auch schon ziemlich poppig sein konnte. Neben The Nerves gibt es auch die Swell Maps hier mit drauf, Joseph K., die TVPs, wen könnte man noch können, die Meekens vielleicht und viele andere, vor allen Dingen auch unbekannte Bands aus der frühen Phase des Punk aus England. Wo wir schon mal beim Punk sind, es gibt gerade einen richtig, richtig guten Kinofilm, der die Tage anläuft. Good Vibrations heißt er, ein Film aus England, / Irland, der dort schon 2012 abgedreht wurde. Und da geht es um die wahre Geschichten des Punk-Paten aus Belfast, Terry Hooley, der im Prinzip Ende der 70er Jahre noch so ein bisschen Späthippie war und seinen Plattenladen aufgemacht hat mit dem Namen Good Vibrations, also in Anlehnung an diesen Beach Boys Surfer-Song. Und zwar das in Belfast, direkt an der Great Victoria Street, der ja mit der blutigsten Phase des Bürgerkriegs, wo die beiden Parteien aufeinander trafen und ihre Kämpfe ausfochten, hat gerade er seinen Plattenladen aufgemacht, um so ein bisschen zur Befriedigung beizutragen und ist irgendwann durch Zufall auf so ein Punk-Konzert gelandet in Belfast und war sofort angepiekt von der Musik, fing an mitzupogen und war auch da dann sofort ein total infizierter Punk-Fan, immer noch so ein bisschen sein Vollbart und seine Hippie-Miene gehabt, aber so ein bisschen zum, wie gesagt, Godfather des Punks aufgestiegen in Belfast, die wirklich einen Grund hatten, Punk zu hören in so einer zweigeteilten Stadt. Er hat dann auch angefangen, so ein kleines Plattenlabel aufzumachen, wo er 7-Inch-Singles veröffentlicht hat von lokalen Bands halt, von lokalen Belfaster Punk-Bands. Eine davon waren eine ganz, ganz große Nummer später, nämlich die Undertones, die ihre erste Single Teenage Kicks bei ihm rausbrachten und er fand die Platte so toll, ist nach London gefahren, wollte die dort an größere Plattenfirmen an den Mann bringen oder auch an der BBC bei diversen Radiomoderatoren vorstellig werden, aber er ist nur abgelitzt überall, an jeder Tür. Er war auch nicht so wirklich der Geschäftsmann, sondern war eher Ideologist in seiner Geschichte. Aber es gab einen Typen, der dann tatsächlich diese Platte durch Zufall am Tresen der BBC von ihm überreicht bekommen, das war John Peel, der die Platte natürlich auch sofort gespielt hat. Nicht nur einmal, sondern er war so begeistert von diesem Track, dass er ihn zweimal gespielt hat. Und diese Szene, die gibt es auch bei diesem großartigen Film Good Vibrations. Und da bleibt mir nur eins übrig zu spielen, natürlich die Undertones. Kicks, das waren die Undertones hier von einer ganz, ganz alten Platte, die auch einmal ganz kurz gesprungen ist. Das kommt halt daher, weil die Platte wirklich schon locker ihre 20, 25 Jahre auf dem Buckel hat. John Peel, der große Radio-DJ, der Englische, hat ja auch auf seinem Grabstein stehen Teenage Dreams So Hard To Beat. Und wie gesagt, er kommt auch vor in diesem Film, John Peel, nicht nur einmal, sondern wirklich auch dreimal. Und das sind schon bewegende Momente, wenn er dort auftaucht. In diesem großartigen Film Good Vibrations von Lisa Barrows-Zarr und Glenn Layburn produziert und Regie geführt worden. Und ich kann euch diese Story von diesem Terry Hooley, von diesem Paten des Belfast-Punk nur wärmstens ans Herz legen. Die SZ hat geschrieben, der beste Musikfilm seit 24-Hour-Party-People, was also mindestens schon mal 12 Jahre sind. Ich würde sagen, der beste Musikfilm, der jemals überhaupt gedreht wurde. Auch wenn man sich nicht für Punkmusik interessiert, im Großen und Ganzen muss man diesen Film unbedingt gesehen haben. Er ist einfach wirklich nur fantastisch. Ihr hört den Sunday Service. Hier geht's weiter mit Sharon Jones and the Dap Kings. Making up and breaking up and breaking up and over again. Making up and breaking up and breaking up and breaking up and over again. All over, haunted on But all this hugging and all this kissing can't put back together the love we're missing. Sharon Jones and the Dap Kings hörten wir mit Making Up and Breaking Up. Das Ganze vom neuesten Album Give the People What They Want. Die Dame auch gerade in Deutschland übrigens auf Tour. Desiree Kloikens ist eine Dame, die ihren Job, ich glaube, sie war Automechanikerin, an den Nagel gehängt hat und angefangen hat, mit Gitarre Musik zu machen. Wenn die Nacht den Tag verdeckt, heißt ihr Debütalbum, welches vor ein paar Tagen erschien. Davon nochmal hier einen Track, und zwar Kompliziert. Funktioniert. when it falls apart, and when it's time to start, will you sit down here for another day? And when it's time to be all the things that we are wishing away for another day, 'cause me and my soul, we know where we're going. We're going where the grass is free and the air is clean and the good times are growing. So take me away just for today, 'cause I'm sad here on my own. I'd like to be under the sea, but I probably need a phone. And just when it falls apart, just when it's time to start, sit down here for another day, 'cause me and my soul, we know where we're going. We're going where the grass is free and the air is clean and the good times are growing. So take me away just for today, sat here on my own. I'd like to be under the sea, but I probably need a phone. I could be you if I wanted to, but I'd never got the time. You could be me and pretty soon you will be, but you're gonna need a Sie haben über 70 Millionen Platten verkauft, hatten alleine 7 Nummer 1 Alben nacheinander, zumindest in England. Und klar, es geht hier um Oasis. Die beiden Gebrüder Gallagher aus Manchester haben vor genau 20 Jahren ihr Debütalbum damals veröffentlicht. Definitely Maybe. Und das gibt es jetzt in einer neuen Version mit richtig vielem Bonusmaterial. Zum einen ist das Album nochmal neu gemastert worden. Ob sich das dadurch unbedingt besser anhört, ich glaube fast, die haben da so ein bisschen den Sound verhunzt. Bei mir klingt auf jeden Fall das alte Album dann irgendwie doch ein bisschen authentischer und nicht so digital gepusht. Aber als Bonusmaterial gibt es zwei CDs neben dem Originalmaterial. Einmal eine B-Sides and Extra Tracks Platte und dann noch Unreleased Demos, Outtakes and Live Recordings. Und vor allen Dingen diese B-Seiten-Geschichte und Extra Tracks ist eigentlich wirklich sehr, sehr hörenswert. Der Track gerade eben zum Beispiel Take Me Away, wundervoller Oasis-Song, einer der besseren, den sie geschrieben haben. War damals eine B-Seite von ihrer Single Supersonic und ist auf jeden Fall wert, gehört zu werden. Und auch ein anderer Track hier drauf, Half the World Away, ein ganz, ganz ruhiger, ganz, ganz schöner Song aus der Feder von, ich glaube, Noel Gallagher war das. Ja, und auch der, wer will hier gehört werden bei euch, bei mir, beim Sunday Service, für euch natürlich. Na, irgendwie will der CD-Player nicht. Ich hoffe, oh Gott, dass der gleich losgeht hier. Tja, also geremastertes Album, ist alles toll, alles super, aber 16 Tracks hier drauf kann dann der Player doch nicht lesen, weil es wahrscheinlich zu voll gepackt wurde. Oh, was mache ich denn jetzt? Wollt ihr was anderes hören von Oasis? Wollt ihr bestimmt, ne? Ich guck mal auf diese andere CD mit den Live-Recordings und was sonst noch so dazu gehört. Und schieb die mal eben rein und versuch den richtigen Track anzuspielen. Da gibt's hier Fade Away, ein Track, der auch hier als Demo-Version zu hören ist, weiß ich, wo der im Original drauf ist. Auf jeden Fall auch nicht auf dem Album. Muss auch irgendwie so ein Outtake sein. Hier also nochmal jetzt Oasis Bonus-Tracks vom Album Definitely Maybe. Fade away, away, away. Fade Away. Da werden sie ausgeblendet. Das waren Oasis, die Demo-Version von diesem Song, der im Original als B-Seite veröffentlicht wurde von dem Track Cigarettes and Alcohol. Und das Ganze, wie gesagt, vom Album Definitely Maybe, wo es große Hits drauf gibt wie Live Forever, Supersonic und noch diverse andere Tracks von dieser großen Britpop-Band, die ja diesen ganzen Britpop-Hype damals erst losgetreten haben, vor genau 20 Jahren. Wie gesagt, jetzt das Ganze neu aufgelegt, remastered mit ganz viel Bonusmaterial als Dreifach-CD-Box. Oasis-Fans werden sicherlich da Sturm laufen und dem wird das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ihr den Sunday Service, geht's weiter mit dem Archie Bronson Outfit einer Band aus dem englischen Bath. Die haben gerade eben mit White Crush ihre vierte Platte veröffentlicht. Wir hörten einen Track in White Relief, der mich so ein bisschen an die alten Silver Apples erinnert. Ganz andere Band, ganz andere Baustelle, aber vom Song her schon so ein bisschen Silver Apples Appeal hat. White Relief, das war ein Track vom Archie Bronson Outfit, der mich wirklich sehr stark an die Silver Apples erinnert, einer Band, die Ende der 60er in New York die erste Band war, die so selbstgemachte, wie soll man sagen, Oszillatoren, Synthesizer benutzt hat für ihre Sounds. Und hier Archie Bronson Outfit sich so ein bisschen an deren Sound angelehnt haben bei In White Relief, das Ganze vom Album Wild Crush. Hier geht es weiter mit Little Dragon, einer Band aus Göteborg, aus Schweden kommen sie. Number Rubber Band heißt ihr neuestes Album und hier eigentlich der Hitsong von diesem Album Clip Clap. Coiled your lines with the river on watery I stand and waited for my turn. I tumble to rise. The spirits blew around like a hurricane whip. The girls who melt like my ice cream drip. Somebody from this head said you could turn off and feel better when everything's clear like cold weather. Go feel better, feel better. Somebody from my heart said I could turn off and never wake up when everything's clear. My breath fade, lights me fade, feel better. Finally they call my name, the ghost inside can't wake us to life. Making my chair do flips, we give it into this what we say every time. Falling through the floor on my broken butterfly wing. Give me one more, the girl from the corridor sing. She sing, I hate you want it, don't you? I know you want it, don't you? Don't you? Das waren Little Dragon mit ihrem Track Clip Clap. Das ist zu hören auf ihrem neuesten Album Number Rubber Band. Die Band um die Frontfrau Yukimi Nagano aus Göteborg kennt sich noch aus Schulzeiten oder schon aus Schulzeiten, muss man eigentlich eher sagen. Und haben jetzt hier ihr viertes Album veröffentlicht. Das vorherige Ritual Union wurde ziemlich gehypt damals, auch weil sie als Vorgruppe von den Gorillas auftreten durften. Und diverse Größen des Showbusiness haben die Band so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Und ich weiß nicht, ob der Erfolg, der dann kam, wenn überhaupt Erfolg da war, ich weiß es nicht, aber bei so viel Name-Dropping kann da eigentlich gar nicht ausbleiben. Ich weiß nicht, ob der Band das gut getan hat. Die neue Platte ist sehr zurückgehalten und sehr, soll ich sagen, nicht so wie der Track, den wir gerade eben gehört haben. Clip Clap ist schon mit eindeutig der poppigste Song von dieser Platte. Es gibt mehr Richtung Trip-Hop-Sounds und sehr, sehr düstere Sachen teilweise. Klingt teilweise so ein bisschen nach Bristol, Portishead, Massive Attack, was man so aus der Ecke kennt. Nicht so gut gemacht natürlich wie damals in den 90er Jahren, dieser Trip-Hop-Sound, aber so ein bisschen angelehnt, wie gesagt. Hier nochmal ein Track von Little Dragon, der heißt Paris. Oh my God, it's green, the fire. Go! To go next, the spot. sit talk too fast for our destiny. I got a full draw of letters. Remember, it was Paris you said we were gonna meet. Why is the machine still on this? The honest feeling since you're gone. A part of me drift away with you and we'll never return. Spirit divided, drifting on. I wake up, goodbye. I can't be done. Transpass my black dress, folded on a big mess. I'm changing my next flight to Paris. Das war der Track Paris von A Little Dragon und die Synthesizer-Sounds ganz am Anfang der Songs haben schon fast so Jean-Michel Jarre'sche Züge gehabt. Also auch das vielleicht nochmal ein Bezugspunkt hier bei diesem Album von dieser Band aus Göteborg aus Schweden. The War on Drugs sind eine Band aus Philadelphia, die ganz, ganz großartig sind und die vor kurzem mit Lost in the Dream eine wundervolle Platte veröffentlicht haben. Davon hier nochmal für euch der Track Burning.